Susi zu sein. Sie hatten keine Ahnung, dass sie auch mitten unter FBI-Agenten waren. Sie gaben das Geld mit vollen Händen aus und De Palma war von mir entzückt. »Großartige Arbeit, Jackie«, sagte er. Ich stellte ihm Mike vor. »Mike«, sagte ich, »das ist Greg De Palma.« Mike erwies ihm den gebührenden Respekt, dankte ihm für die Party und ging zu seinen Leuten zurück. Er spielte seine Rolle perfekt. Die Folge war, dass er einen guten Eindruck hinterließ. Der Ausflug mit seinen Wall-Street-Maklern kam seinen Ermittlungen zugute und hatte spürbar positive Auswirkungen auf meine. Bald war ich Gregs Vertrauter. Nach seiner rätselhaften Trennung von Moray musste er eine Leere füllen. Fahrer, Geschäftspartner, bester Freund. Ich übernahm alle diese Rollen. Einige der Aufgaben waren ziemlich leicht. Zuerst wollte er den Mafia-Bossen einen kostenlosen Abstecher nach Las Vegas vermitteln. Außerdem schickte er mich in einen Club, den er erpressen wollte. Erst dann wurde es schwieriger. Er befahl mir, jemandem in die Kniescheiben zu schießen, weil er seine Schulden nicht rechtzeitig bezahlt hatte. Diesen Auftrag erteilte er mir eines Tages im Pflegeheim, in dem sein Sohn im Koma lag. In meinen 2,5 Jahren bei den Gambinos fiel es mir besonders schwer, vor dem komatösen Craig De Palma Geschäfte abzuwickeln. Als Teenager hatte Craig zu den Tanglewood Boys gehört, einer Mafia-Gang auf dem Land. Sie bestand aus Söhnen von Mafiosi, die gemeinsam nördlich von New York aufgewachsen waren. Diese Jugendlichen begingen Straftaten und Selbstverstümmelungen aller Art und wurden irgendwann von der Mafia aufgenommen. Einige sagten, Craig sei nicht von Natur aus ein harter Bursche gewesen wie die anderen. Nur weil die Tanglewood Boys und die Mafia hinter ihm standen, habe man ihn gefürchtet. Craig war ein Kind, das den Betrieb seines Vaters übernahm, aber nicht das richtige Händchen dafür hatte. John Gotti schlug Craig De Palma Mitte der 1990er Jahre zur Aufnahme vor, gleichzeitig mit Mikey Scars di Leonardo und Nicky La Sorsa. Sie waren im selben Anfängerkurs. Während der Aufnahmezeremonie für Craig geschah etwas Lustiges. Es ist Tradition, den Bewerber zu fragen, weißt du, warum du hier bist? Und die Etikette verlangt, dass er mit Nein antwortet. Nun, John Gotti stellte Craig De Palma die schicksalhafte Frage, und Craig schaute ihn an und sagte, klar, ich bin hier, um Mitglied zu werden. Greg lachte oft darüber. Es hörte sich an wie, haha, mein Sohn, ein toller Hecht. Gotti und die anderen schüttelten den Kopf. Sie dachten wohl, was ist denn mit dem los? Im Jahr 1999 wurden Craig De Palma, sein Vater und John Gotti Jr. wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 3 Jahre später erklärte sich Craig bereit, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, überlegte es sich jedoch in letzter Minute anders. Sein Vater ließ ihm mitteilen, er habe furchtbare Schande über die Gambino-Familie gebracht, seinen Eid gebrochen und so weiter. Craig, der nie in der Mafia sein wollte, schämte sich so darüber, seinen Vater enttäuscht zu haben, dass er versuchte, sich in seiner Zelle zu erhängen. Er überlebte mit knapper Not, fiel aber in ein irreversibles Koma und lag von da an bewusstlos in einem Gefängniskrankenhaus in Atlanta. Hartnäckig wie immer, bemühte sich Greg monatelang um eine Begnadigung seines Sohnes, und 6 Monate bevor ich meine Arbeit am Fall Gambino aufnahm, hatte er Erfolg. Dann musste er sich überlegen, wo er Craig unterbringen sollte. Es gibt nicht gerade viele Einrichtungen für Dauerpflegefälle, die Mafiosi und Söhne von Mafiosi aufnehmen. Greg zog verschiedene Heime in New York und Florida in Betracht und entschied sich schließlich für das United Hebrew Geriatric Center in New Rochelle. Die Heimleitung wollte Craig nicht aufnehmen, aber Greg bestand darauf. »Ich will nichts mit der Mafia zu tun haben«, erklärte der Direktor. »Wir sind nicht mehr wie früher«, versicherte Greg ihm mit einer Stimme, die Aufrichtigkeit und Reue ausdrückte. »Ich bin ein anständiger Bürger geworden, nachdem diese Sache mit meinem Sohn passierte. Ich verspreche Ihnen, dass wir niemanden stören werden. »Ich will nicht, dass die Mafia durch mein Haus geht«, beharrte der Direktor. »Wir haben ältere Leute hier, und die brauchen ihre Ruhe.« »Ich habe mit Kriminellen nichts mehr zu tun«, sagte Greg. »Die einzigen Besucher werden meine Frau und ich sein. Wir werden Ihnen nicht den geringsten Ärger machen. Sie haben mein Wort.« Der Direktor gab nach und sollte es bald bereuen. Es dauerte nicht lange, und Greg hielt mit bis zu 8 oder 9 Mafiosi gleichzeitig Hof. Wir trafen uns dort und sprachen vor Craigs Körper über Geschäfte. Oder wir trugen ihn auf einer Bahre ins Freie, damit er ein wenig frische Luft bekam. Craigs Zimmer wurde zu Gregs Büro. Squitieri, der niemanden in der Öffentlichkeit traf, kam einmal mit Baseballmütze und Baseballbrille ins Heim. Trotzdem gelang uns ein Beweisfoto. Dies war der unangenehmste Teil meines Jobs. Ich hasste es, ins Heim zu gehen, aber ich musste es fast jeden Tag tun. Greg nahm im Pflegeheim viele Schutzgelder von Bauunternehmern und anderen Leuten in Empfang. Sie gingen direkt vor dem bewusstlosen Craig ihren Geschäften nach. Mal ordnete Greg Gewaltanwendung an, mal fragte er seinen Sohn fürsorglich, »Liegst du bequem? Soll ich dieses Video für dich einlegen? Siehst du Big Jack hier? Er wird bald einer von uns sein.« Ich schaute mich um und dachte, was für ein Leben ist das. Hier liegt Craig De Palma, den John Gotti persönlich initiiert hat und der zu Gottis Gang gehörte, aber kein Mafioso hat ihn jemals besucht. Sie kamen nur, um mit Greg übers Geschäft zu reden. Wo ist dieses enge Band, von dem die Mafia schwärmt? Es hält nur so lange, wie man zusammen im Restaurant sitzt, Chianti kippt und sich am Kalbfleisch labt. Danach geht jeder seinen eigenen Weg. Es war entsetzlich, ins Pflegeheim zu gehen und Greg bei seinen Geschäften zuzusehen. Die alten Leute im Heim waren krank und in kläglichem Zustand, aber das kümmerte Greg nicht. Warum muss ein Mafioso sein Kind zu einem Leben in der organisierten Kriminalität verdammen? Greg hätte seinen Sohn aus dem Spiel lassen sollen. Stattdessen sorgte er dafür, dass Craig in die Mafia aufgenommen wurde. Die Leute mochten sagen, was für ein guter Vater, er besucht seinen Sohn jeden Tag. Aber ein wirklich guter Vater hätte es nie so weit kommen lassen. Gregs Frau warf ihm vor, ihren Sohn in die Mafia hineingezogen zu haben. »Du hast ihm dieses Leben aufgezwungen«, sagte sie vor mir und vielen anderen. Damit meinte sie, dass Craig nicht im Koma liegen würde, wenn Greg ihn in Ruhe gelassen hätte. Immer wenn Greg liebevoll zu Craig war, fragte ich mich, ob er das tat, weil Craig sein Sohn war oder weil Craig Mafioso war. Wie dem auch sei. Als ich eines Tages ins Heim kam, fiel mir auf, dass Greg vor Wut kochte. Schon im Flur hörte ich ihn wüst schimpfen. Ich ging ins Zimmer und traf Greg mit Neil Delieto an, einem Verbündeten der Gambinos, dem eine Baufirma gehörte. »Hey, Greg, ist alles in Ordnung?« fragte ich und gab ihm wie immer einen Kuss. »Dieser Mistkerl, Joe Blow, schuldet mir Geld«, sagte Greg. Greg hatte mit Joe irgendein Geschäft abgeschlossen. Joe musste Neil Geld geben und Greg sollte davon seinen Anteil bekommen. Ich kannte die Einzelheiten nicht, weil Verbündete ihren Vorgesetzten keine Fragen dieser Art stellen. »Jack, ich will, dass du diesem Schweinehund in die Kniescheiben schießt«, fauchte Greg. Ich wusste, dass er wütend war. Immer wenn er derart tobte, wusste man, dass jemand dafür bezahlen musste. »Greg, was hast du gesagt?« fragte ich und versuchte, meinen Schrecken zu verbergen. Ich machte mir Sorgen, aber ich erinnere mich auch daran, wie erfreut ich war, weil er mir so sehr vertraute, dass er mir einen solchen Auftrag gab. Ich befand mich in einer Subkultur, die sich vom Rest der Welt unterschied. Wenn der Capo einen Befehl erteilt, dann hat er einen guten Grund dafür. Denken Sie an Luca Brasi in Der Pate. Er nickte nur, ging weg und brachte jeden um, den er umbringen sollte. Eines durfte ich in meiner Rolle als Mitglied in Gregs Truppe niemals tun. jemanden verletzen oder gar töten. Aber wenn ich zu viele dieser Aufträge abgelehnt oder zu oft nach einer Ausrede gesucht hätte, wäre es mir sehr schlecht ergangen und ich hätte die ganzen Ermittlungen gefährdet. »Ich will, dass du diesem verdammten Joe Blow in seine verdammten Kniescheiben schießt«, wiederholte Greg. »Er schuldet uns Geld.« Ich kannte Joe Blow. Ich hatte ihn schon einmal getroffen. Er war nur ein junger Geschäftsmann, ein harmloser Kerl, ein Zivilist. »Okay, Greg«, sagte ich, »was immer du willst.« Ich zögerte die Sache hinaus, bis es nicht mehr anders ging. Wie sich herausstellte, schuldete Joes Firma dem Bauunternehmer namens Neil DeLieto, der für Greg arbeitete, kein Geld. Greg folgte seiner Mafia-Logik. Da Joe seinen Mann nicht als Subunternehmer beteiligte, schuldete er Neil die $30,000, die Neil verdient hätte. Das waren also Joes Schulden. Eines Tages erfuhr ich von den Jungs im Stripclub, dass Joe in einem Restaurant in Yonkers zu Mittag aß. Ich durfte ihn nicht erschießen oder zusammenschlagen. Also musste ich einen Weg finden, den Fall ohne Gewalt zu lösen, ohne Gregs Verdacht zu erregen. Als Joe mich hereinkommen sah, wusste er genau, warum ich da war. Die Leute wussten, dass ich Gregs Mann war. Joe erbleichte. »Stellen Sie sich vor, ich gehe auf Sie zu, um Sie zu erschießen oder Ihnen ein Bein zu brechen. Selbst einem Mafioso konnte der Appetit vergehen, wenn er mich mit tückischem Grinsen auf sich zukommen sah. Doch anstatt ihn umzulegen oder ihm in die Knie zu schießen, sagte ich zu ihm, »Hör zu, wir haben da ein Problem. Wie können wir diese Sache mit Greg lösen? Er ist richtig sauer auf dich. Aber ich mag dich und ich weiß, dass du nichts auf dem Kerbholz hast.« Joe war froh, dass er immer noch atmen konnte. »Ich schulde DeLieto kein Geld«, sagte er. »Tja«, erwiderte ich, »Greg ist anderer Meinung. Wie können wir dieses Problem lösen?« »Ich habe DeLieto nicht als Subunternehmer vorgeschlagen, weil mein Partner ihn nicht leiden kann. Übrigens ist der Bruder meines Partners ein FBI-Agent.« Das war alles, was ich hören musste. Das war für mich ein vorzüglicher Grund zum Aussteigen. Wer mit der Justiz zu tun hat, ist in der Welt der Mafia fast unberührbar. »Pass auf dich auf«, warnte ich Joe. »Es ist so, wie es ist. Ich werde Greg informieren und versuchen, ihn zu beruhigen.« Ich ging zu Greg De Palma zurück. »Hast du mit dem Schweinehund gesprochen?«, fragte er. Ich nickte. »Hab herausgefunden, dass sein Partner einen FBI-Agenten in der Familie hat.« »Dieser Mistkerl«, sagte Greg abschätzig. »Willst du dich mit dem FBI anlegen?«, fragte ich. Natürlich tat er das bereits, weil er mit mir herumhing, aber das wusste er damals nicht. Zu meiner großen Erleichterung sprach Greg mich nie mehr auf diese Sache an. Doch 6 Monate später erzählte er mir voller Freude, sein Schlägertrupp habe Joe Blow auf einer Baustelle ordentlich verprügelt. »Sie haben es diesem Bastard gezeigt«, berichtete er zufrieden. Ein andermal befahl er mir, mitzukommen und diesem verfluchten Kerl die Fresse zu polieren, der mich wegen eines Versicherungsanspruchs beschimpft. Also besuchten Greg und ich den Mann bei dem Autohändler, für den er arbeitete. Das war eine heikle Sache. Greg wollte ihn zusammenschlagen und ich hätte das verhindern müssen. Als FBI-Agent durfte ich bei einer Körperverletzung nicht einfach zusehen. Das hätte womöglich das Ende des Falles bedeutet. Zum Glück war nur der Sohn des Gesuchten anwesend. Göttliche Vorsehung, dachte ich. Greg schrie den Jungen eine Weile an, aber wenigstens wollte er ihn nicht schlagen. »Dein alter Herr muss sich bei Greg entschuldigen«, sagte ich so furchterregend wie möglich. »Vergiss nicht, es ihm zu sagen.« Das war alles. Gott sei Dank. Ein anderer Auftrag war, mit einem Baseballschläger zu einem Typen zu gehen, der nicht spuren wollte. »Jack«, sagte er, »hier steht, welches Auto er fährt, in welches Fitnesscenter er geht und wie er zur Arbeit fährt. Nimm einen Baseballschläger und kauf ihn dir.« Irgendwie gelang es mir, auch diese Prügel abzuwenden. Wurde ich auf die Probe gestellt? Oder bekam ich einfach deshalb solche Aufträge, weil ich jetzt zum Team gehörte? Ich werde es nie wissen. In solchen Situationen behauptete ich immer, der Typ sei nicht da gewesen, er sei auf der Flucht oder ich hätte ihn verpasst. Aus irgendeinem Grund forschte Greg nie genauer nach. Wie alle anderen bei der Mafia war Greg heuchlerisch, was Drogen anbelangte. Einmal sagte er zu mir, »Jack, du musst mir versprechen, dass du keinen Stoff verkaufst. Tu, was du willst, aber das nicht. Es verstößt gegen die Regeln. Wenn du dich mit diesem Dreck einlässt, bringst du dich und mich um, ist das klar? Handelst du mit Drogen?« »Ich hab's mal getan, Greg, aber ist mir scheißegal, was du getan hast,« unterbrach er mich. »Mich interessiert nur, was du jetzt tust.« Ich versicherte ihm, dass ich solche Geschäfte schon vor langer Zeit aufgegeben und nichts mehr mit Drogen zu tun hätte. Aber wir wussten beide, dass ich log. Wie sonst hätte ich das Geld verdienen sollen, das ich anscheinend hatte? Was für eine Heuchelei! Eines Tages stellte sich die Frage, ob die Familie Greg vom Capo zum Stellvertreter befördern würde. Kollegen in Bridgeport, Connecticut, hatten Megale wegen eines Drogendelikts verhaftet und nun sprach Greg immer wieder davon, dass er vielleicht der neue Stellvertreter sein werde. Greg war hin und her gerissen. Sein Leben lang war er über den Rang eines Capos nicht hinausgekommen und jetzt war er 73 Jahre alt. Als Stellvertreter hätte er viel mehr Geld verdient, denn viel mehr Leute hätten an ihn abgedrückt. Alle 26 Capos des Gambino-Clans, auf der FBI-Liste standen nur 21, alle Soldaten und alle Verbündeten. Andererseits fürchtete er, dass diese Beförderung ihn schnurstracks zurück ins Gefängnis bringen würde. »Sie haben nicht sehr viele erfahrene Leute«, erzählte er mir und fügte hinzu, »es gebe nur wenige andere Bewerber für diesen Posten.« »Aber ich will ihn nicht. Er ist zu auffällig. Ich will nicht mehr in den Knast. Ich spiele nur mit dem Gedanken, weil sie so viel Blödsinn machen.« Mit anderen Worten, Greg regte sich über die geringe Qualität der modernen Mafiosi so auf, dass er sogar erwog, das Risiko einer Verhaftung in Kauf zu nehmen, um neue und bessere Ganoven zu rekrutieren. Dank der aufgenommenen Gespräche, deren Zeuge ich war, und der Aufzeichnungsgeräte, die wir wegen meiner Tätigkeit als verdeckter Ermittler bekommen hatten, konnten wir eine Anklage nach der anderen gegen Mitglieder des Gambino-Clans vorbereiten, von Squitieri und Megale bis hinunter zu den Capos, Soldaten und Verbündeten. Wir hatten meine aufgezeichneten Gespräche mit Greg und den anderen Mafiosi, wir hatten Wanzen an verschiedenen Orten, an denen sie sich versammelten, und wir hatten Wanzen in ihren Handys. Es war ein wahrer Schatz an belastenden Aussagen und Besprechungen. Der Fall war so groß geworden, dass Ned einen zweiten Case Agent einbrachte, Chris Munger, einen unermüdlichen Kollegen, der die Tanglewood Boys ausgeforscht hatte. Ned und Chris arbeiteten ohne Unterlass mit dem Generalstaatsanwalt zusammen, um aus dem Rohmaterial der Aufzeichnungen Beweise gegen die Mafiosi zu schmieden. Die Liste von denjenigen, die wir eines Tages festnehmen wollten, wurde immer länger. Dies war der beste Fall, an dem ich je gearbeitet hatte. Die Zahl der Gangster, gegen die wir wasserdichte Beweise sammelten, nahm buchstäblich kein Ende. Die einzige Frage war, ob das FBI den Mut hatte, den Fall so lange durchzuhalten, dass wir optimale Ergebnisse erzielen konnten, und ob ich meine wahre Identität so lange geheim halten konnte, dass ich unter den Mafiosi überlebte. Wenn du das Loch hast, dann hast du das Gold. Wie verdient die Mafia Geld? Lassen Sie mich Ihre Methoden aufzählen. Besonders aktiv war und ist sie im Baugewerbe. Das ist die logische Folge des ersten Newtonschen Gesetzes. An allem, was in New York City gebaut oder abgerissen wird, ist die Mafia beteiligt. Greg De Palma liebte Erde. Als Mafioso und Geschäftsmann wusste er, dass man mit Erde Geld verdienen kann. Wenn gebaut wird, muss man Erde ausheben und irgendwo anders hinbringen. und wer beides tut, verdient doppelt. Darum waren Bauvorhaben für Greg ein Dauerthema. Er sprach ständig über große und kleine Projekte, die es ihm ermöglichten, Erde auszubuddeln, Erde zu verkaufen, Erde zu lagern, seine Leute in der Gewerkschaft unterzubringen, obwohl sie am Arbeitsplatz nie auftauchten, Material zu verkaufen oder einfach die 2% Mafiasteuer einzutreiben. Hätte uns jemand beim Mittag- oder Abendessen zugehört, hätte er uns nicht für Kriminelle, sondern für Bauunternehmer gehalten. Gregs Erfolge im Baugeschäft führten dazu, dass er Capo wurde. John Gotti, der berüchtigte Gambino-Boss, beförderte Greg in den 1990er Jahren als Belohnung dafür, dass er die Defoe Corporation, die New York und Umgebung viel Geld im Autobahnbau verdiente, unter den Schirm des Clans gebracht hatte. Greg erhielt häufig Umschläge mit Bargeld von John Amicucci, dem Präsidenten von Defoe, den er Daffy Duck nannte. Defoe war ursprünglich mit der Familie Genovese verbunden, aber De Palma konnte die Verantwortlichen dazu überreden, ins Lager der Gambinos zu wechseln. Deswegen wurde er Capo. Angeblich bot er Amicucci sogar die Mitgliedschaft im Gambino-Clan an, was Amicucci respektvoll ablehnte. Amicucci wurde wegen illegaler Lohnzahlungen angeklagt, aber im Jahr 2006 sprachen ihn Geschworene am Bundesgericht in Manhattan nach zweitägigen Beratungen in allen Punkten frei. Eines der größten Projekte auf Gregs mentalem Reißbrett betraf den Golfplatz Van Cortlandt in der Bronx. Wer Mitte der 90er Jahre dort spielte, erinnert sich vielleicht an den verlassenen Buick links neben dem 7. Fairway. Die Stadt plante, dort eine unterirdische Wasseraufbereitungsanlage zu bauen. Dafür musste man die Erde des Golfplatzes abtragen, die Anlage bauen und die Erde zurückbringen. Besser hätte es für Greg De Palma nicht laufen können. Aber diesmal hatte er Pech. Eine Bürgerbewegung protestierte gegen das Vorhaben. Ältere Leute klagten, sie hätten nicht 5 Jahre Zeit, um auf die Wiedereröffnung des Golfplatzes zu warten. Es kam immer wieder vor, dass beschlossene Projekte von Bürgerinitiativen gestoppt oder verzögert wurden. »Mann, ihr habt keine Ahnung, wie viel Geld wir damit verdienen werden«, sagte Greg vergnügt, wann immer ein aufgeschobenes Projekt wieder aktuell wurde. Das Wort »wir« benutzte er immer für künftige Vorhaben, die noch in seinem Kopf spukten. Sobald das Projekt real wurde, verschwand das »wir«. Dann ging es nur noch um Greg und die Gambino-Bosse. Die Umschläge wurden immer herumgereicht, aber für die Gang blieb nichts übrig. So war es eben. Die Leute am Ende der Nahrungskette bekamen nichts. Bevor Greg wegen Erpressung ins Gefängnis kam, lebte er in seinem schönen Haus in Scarsdale wie ein König. Als er entlassen wurde, mietete er ein Apartment mit 2 Schlafzimmern und Standardgarten in Tuckahoe, New York. Er musste Rechenschaft über seine Ausgaben ablegen, wenn er sich mit seinem Bewährungshelfer traf. Miete, Telefon, Strom. Das war eine Bewährungsauflage. Er konnte sich bei diesen Treffen nicht einmal gut anziehen, weil man ihn sofort gefragt hätte, woher kommt das Geld für diese Klamotten? Insofern lebte auch er undercover gegenüber den Cops. Manchmal nahm er diese Einstellung mit in die Welt der Mafia und klagte, er sei bankrott, sogar vor mir. Damit zog ich ihn gerne auf. Ich neckte ihn wegen des Mineralwassers aus Norwegen, das er bevorzugte, und dafür, dass jeder Quadratzentimeter seines Hauses mit gefälschten Fanartikeln und gestohlenen Kunstwerken bepflastert war. In seiner Küche standen etliche Kisten, gefüllt mit Wasser, Limonade und Nahrungsmitteln aller Art, mit vielen Dingen, die von irgendwelchen LKW gefallen waren. Besonders gerne trank er Fosswasser. Ein sehr teures norwegisches Wasser aus einem artesischen Brunnen. Eine Kiste mit 24 Flaschen kostete über $43. Das Tafelwasser von Voss stammt aus einer Wasserschicht, die in der unberührten Wildnis von Mittelnorwegen jahrhundertelang unter Eis und Fels geschützt lag. Die verblüffenden zylinderförmigen Packungen von Voss haben sich schnell einen hervorragenden Ruf und einen bedeutenden Anteil am Markt für Tafelwasser erworben. Lesen wir bei www.voss.com. Warum wollte ein Kerl, der rauchte wie ein Schlot und fraß wie ein Schwein, unbedingt so reines Wasser trinken? Weil es ihm nichts kostete. Mit den vielen Kisten sah Gregs Haus wie ein Lager aus. Einmal rief sein Bewährungshelfer seine Frau an, die ihm Gregs Handynummer gab. Greg ärgerte sich sehr darüber. Offiziell konnte er sich kein Handy leisten, nicht mit dem Geld, das er angeblich verdiente. Er lebte sehr einfach für einen Mann, der als Capo des Gambino-Clans neue Energie getankt hatte und riesige Geldbeträge scheffelte. Wie viel Geld er verdiente? Wenn ich an die vielen Umschläge denke, die ich sah, an alle seine Gaunereien, Erpressung, Glücksspiel, Kreditwucher, Gewerkschaftsaktivitäten und vieles andere, dann schätze ich ganz vorsichtig, dass er innerhalb von 6 bis 9 Monaten nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis jeden Monat $25.000 steuerfrei einnahm. Das summiert sich auf über eine $250.000 im Jahr und beweist, wie verbissen Greg kämpfte, um seinen Status in der Gambino-Hierarchie zurückzuerobern und Geld zu verdienen. Als Capo fiel ihm alles zu. Jeder Bauunternehmer, der unter seinem Schutz stand, zahlte ihm 2%. Und 2% von zahlreichen Bauprojekten in New York summieren sich schnell. Justizbehörden schätzten, dass die 2% Mafiasteuer auf Bauvorhaben in New York mehr als $10 Millionen in die Kasse des Gambino-Clans spülten. Je mehr Zeit ich mit De Palma verbrachte, desto selbstsicherer spielte ich meine Rolle. Ich war dabei, das Unvorstellbare zu erreichen, denn ich verkehrte als Verbündeter, als Mafioso-Praktikant unter echten Mafiosi. Die Folge war, dass meine wahre Persönlichkeit erst recht zum Ausdruck kam. Ich bin von Natur aus ein geselliger Mensch, der sich gerne amüsiert. Vermutlich akzeptierte mich der Alte deshalb so schnell. Ich weiß nicht, ob ich mich je vor ihm fürchtete. Auf jeden Fall respektierte ich ihn, weil er seine Pflichten als Gambino-Capo sehr ernst nahm. Doch als unsere Freundschaft enger wurde, konnte ich manches tun, was meiner Persönlichkeit wirklich entsprach. Ich umarmte ihn, alberte mit ihm herum und zog ihn ein klein wenig auf. Und ich weiß, dass er das liebte. Ich weiß, dass er mich liebte. Ich befand mich unter seinem Schirm, in seinem Kreis. Doch selbst innerhalb unserer Gruppe gab es eine Hackordnung. Wenn Greg sich mit einem Initiierten unterhielt, flüsterte der ihm direkt ins Ohr, so dass wir nicht zuhören konnten. Manchmal konnte man den Eindruck haben, als knabbere der Typ an ihm und flüstere ihm süße Worte ins Ohr. Oder sie gingen an einen anderen Tisch oder sogar hinaus. Dann fühlten wir anderen uns wie die zweite Wahl. Wir wollten so gerne dabei sein. Es war verführerisch. Wenn wir von einem Gespräch auf diese Weise ausgeschlossen wurden, dachten wir, ich bin auch nicht anders als diese Penner. Warum sind Sie Greg so nahe und warum bin ich es nicht? Ich dachte, ich hätte einen besonderen Draht zu ihm. Aber das war nicht so wichtig. Solange ich nicht initiiert war, waren bestimmte Gespräche für mich tabu und das musste ich akzeptieren. Greg verstand es meisterhaft, Menschen zu manipulieren. Er konnte weinen, flüstern und den Zustand seines Sohnes, seinen Geldmangel oder die Beschlagnahme seines schönen Hauses in Scarsdale beklagen, je nachdem, was bei seinem Gesprächspartner wirkte. Doch sobald er sie unter seinem Schirm hatte, war das Spiel vorbei. Er saugte sein Opfer aus. Wenn er mit einem Unternehmer sprach, mit dem er Geschäfte machen wollte, glich er einem Fußballspieler, der mit einem weiblichen Fan ausgehen will. Er war verführerisch, herzlich und charmant. Er war ein Mann, mit dem Männer gerne herumhängen. Ich beobachtete immer wieder, dass er allen Leuten alles aufschwatzen konnte. Andererseits habe ich nie einen Menschen getroffen, der ein so hitziges Temperament hatte wie Greg. Er brauchte nur einen Herzschlag, um vom Schmeichler zum Finsterling zu werden. Wenn er süß wie Honig war und jemand den Namen einer Person erwähnte, die ihn geärgert oder nicht schnell genug gezahlt hatte, änderte sich seine Laune sofort. Da ließ er eine wahre Schimpfkanonade vom Stapel. Verflucht soll er sein, den knöpfe